This is Psalm 27:4. Und zwar geht's den Psalm 27, Vers 4. This is David. David spricht. Let's pray. Beten wir. Lord, bless these thoughts, I ask, in your name. Herr, ich bete, dass du diese Gedanken segnest. And breathe on us through the Holy Spirit. Dass du durch deinen Geist auf uns hauchst. Amen. Amen. David writes, "One thing I have asked from the Lord." David schreibt Folgendes: Eins habe ich vom Herrn erbeten, that I shall seek. Danach trachte ich, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. To behold the beauty of the Lord. Anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. And to meditate in his temple. Und nachzudenken in seinem Tempel. For in the day of trouble he will conceal me in his tabernacle. Denn wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. In the secret place of his tent he will hide me. Wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. He will lift me up on a rock. Auf einen Felsen wird mich heben. And now my head will be lifted up above my enemies around me. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings mich her. And I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen. I will sing, yes. I will sing praises to the Lord. Ich will singen und spielen dem Herrn. I love that. One thing I've desired. Ich mag das. Eine Sache habe ich mir vorgenommen oder habe ich King James, one thing I've desired and I will seek after. In der King James Version heißt es, eine Sache begehre ich und dem strebe ich nach. And that is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Das ist es, nämlich im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens zu leben. A beautiful desire. Das ist ein wunderschönes Begehren. And yet he follows it with a day of trouble. Und dennoch kommt danach der Tag der Trübsal. And enemies in verse 6. Und in Vers 6 die Feinde. And the enemies don't want us to dwell in the house of the Lord. Und die Feinde möchten nicht, dass wir im Haus des Herrn wohnen. They want us to dwell in their house. Sie wollen, dass wir in deren Häusern wohnen. But we want to dwell in the house of the Lord. Aber wir wollen im Haus des Herrn wohnen. All the days. Alle Tage. And yet the enemy will confront us and challenge us on that. Aber die Feinde werden uns damit herausfordern. But I like this in the end of verse 6. Aber ich mag, was dann am Ende des Vers 6 steht. I will sing. Ich will singen. Yes. Ja. I will sing praises to the Lord. Ich will singen und spielen dem Herrn. And that's said in a way, that's said in faith. Und das wird im Glauben gesprochen. You can see it in the way it's written. Man sieht das, wie es geschrieben ist. There's a bit of doubt. Da ist ein wenig Zweifel. And then there's confidence. Und dann ist aber Zuversicht da. First faith, zuerst der Glaube, and then the substance. Und dann die Substanz. I will sing. Ich werde singen. Yes. Yeah. I will sing praise. Ich werde Lord. Lobpreis. Like Pastor Matt singen. Said on Sunday, faith. So wie es Pastor Matt am Sonntag ausgedrückt Hebrews hat. 11:1. Der Glaube, Hebräer 11:1. I think you said that on Sunday, right? Faith is the substance of things hoped for. Glaube ist eine, ist das die feste Zuversicht auf das, was man hofft. The substance, the yeah. Substance in Hebrews 11:1. How does it read in there? Well, in Luther sagt es, eine feste Zuversicht. Is Gerald here? Gerald, faith is the substance of things hoped for. You like that, right? How do you say it in German now? Verwirklichung, ja. Hier heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung. Verwirklichung. Okay, Verwirklichung that's it. Dessen, that's was man it, that's hofft. It. Now, if you just flip from Psalm 27 to Psalm 23, Psalm 23, you see in verse 5, das seht ihr im Vers 5, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Have you ever asked the Lord why things don't seem to change? Have you ever asked the Lord why things don't seem to change? Hast du jemals dem Herrn die Frage gestellt, warum ändern sich die Dinge nicht? Why do enemies always follow us all the days of our lives? Warum sind die Feinde ständig uns herum unser ganzes Leben lang? We have the world. Wir haben die Welt. We have the demons. Die Dämonen. And we have our flesh. Und wir haben unser Fleisch. three enemies, drei Feinde, who are united together, die zusammenwirken, to keep us away from the house of God. Um uns von der Wohnung des Herrn fernzuhalten. But in the presence of my enemies, aber im Angesicht meiner Feinde, in the presence of them, in der Gegenwart meiner Feinde, you don't scatter them away, but in their very presence. Das heißt, du zerstreust sie dann nicht irgendwie, sondern in der Gegenwart meiner Feinde. You have prepared a table for me. Da hast du einen Tisch für mich vorbereitet. And you have anointed my head with oil. Und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. The anointing of God. Die Salbung durch my Gott. My cup overflows. Mein Becher fließt and über. And then here's my thought, and I'll close. Und nun kommt mein Gedanke dazu. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. And watch where the emphasis is now. Und nun beachtet die Schwerpunktsetzung hier. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. And I will. Ich kehre zurück. When the devil, when the enemies challenge us, also wenn der Feind uns herausfordert, when they're all around us, wenn sie alle um uns herum sind, somehow there's a sense of insecurity. Da ist irgendwie so dieses Gefühl der Unsicherheit da. I mean, understandably. Verständlicherweise. And there's frustration, confusion. Es gibt Frustration, es gibt Verwirrung. Fear, anxiety. Angst und Furcht. But in the presence of my enemies, aber im Angesicht meiner Feinde, he's prepared a table. Hat er mir einen Tisch and bereitet. That table is full of mercy and grace. Und dieser Tisch ist voller Gnade und Barmherzigkeit. And if there was any doubt in my mind whether that desire in my heart would be fulfilled, und wenn es da irgendwie Zweifel gegeben hat in meinen Gedanken, ob dieses Begehren erfüllt werden soll, let there be no doubt. Es soll keine Zweifel darüber geben. For surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Denn ganz sicher werden mir Güte und Gnade alle Tage meines Lebens lang folgen. And I will dwell in the house of the Lord. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. And I will sing. Und ich werde singen. Yes, I will sing. Ja, ich werde singen. Faith, Glaube, the substance, die Verwirklichung. A confession of his mercy, ein Bekennen seiner Barmherzigkeit, of his grace, seiner Gnade, and the enemies who follow me all the days of my life, und die Feinde werden mir alle Tage meines Lebens lang folgen, are neutralized by God who follows me all the days of my life, aber sie sind neutralisiert durch Gott, der mir alle meine Tage auch folgt, with his mercy and grace, mit seiner Gnade und mit seiner Barmherzigkeit. So where is boasting? So wo bleibt das Rühmen? There is none. Es gibt kein Rühmen. And if there is, wenn es the enemies are right there to consume me. Dann sind die Feinde da, um mich gleich zu verschlingen. And to remind me, und um mich zu erinnern, that it's all about God. Dass es alles um Gott sich dreht. Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit. And bless the message to come, we pray. Segne die Botschaft, die jetzt kommt. In Jesus' name. Beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Pastor Rob stole my message. Pastor, so we're going to have to do a different message. No, I'm only kidding. But it was very similar to what's been on my heart. Nein, aber es war nur ein Scherz, aber and I was really blessed when he prayed for Romania. Ich war wirklich gesegnet, I keep this in my notes. I'm sorry. From Romania. Ja, für Rumänien. I keep this in my notebook. Und ich halte das immer in meinen Notizen. Ja. I'm sorry, Ukraine. Also tut mir leid, das ist die ukrainische Fahne. Scratch that from the tape. Also streich das bei der Aufnahme. Make sure the Ukrainians don't get this message. Und schaut, dass die Ukrainer ja nicht diese Botschaft erhalten. Okay, we better pray again. Okay, wir werden beten. Father, we do thank you. Vater, wir können dir Dank sagen. Because you have commanded a blessing on our lives. Weil du einen Segen auf unser Leben herabbefohlen hast. And what an amazing thing. Und was für eine erstaunliche Sache ist das? That we will dwell in the house of the Lord forever. Dass wir im Hause des Herrn für alle Zeit wohnen werden. Lord, we've just heard enough in the last few moments. Und Herr, wir haben die letzten Augenblicke nun schon genug gehört. that we can go home satisfied. So dass wir schon jetzt nach Hause gehen könnten, zufriedengestellt. But Lord, we just pray that you'd bless these words. Aber Herr, wir beten auch, dass du diese Worte jetzt segnest. And we thank you for your word. Und wir danken dir für dein Wort. And for each one here. Und für jeden einzelnen hier. In Jesus' name, anoint this message. In Jesu Namen salbe diese Botschaft. Amen. Amen. If you can turn with me to Psalm 25. Wenn ihr mit mir zum Psalm 25 einmal geht, bitte. Psalm 25, Psalm 25, and verse 14, Vers 14. It says, "The secret of the Lord is with them that fear Him." Da heißt es, der Herr zieht ins Vertrauen die ihn fürchten. "And He will show them His covenant." Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. And it says the secret in the original. It's the secret counsels of the Lord. Und im Original steht eigentlich die ganz heimlichen Ratschläge oder die heimlichen Hinweise des Herrn. They are with them that fear Him. Die sind bei denen, die ihn fürchten. Tonight we're going to talk about the secret counsels of the Lord. Wir werden über die heimlichen Ratschläge des Herrn heute Abend sprechen. Actually just a few, because there are many. Und zwar über einige nur, weil es gibt ja sehr viele davon. Because you and I as believers, weil ihr und ich als Gläubige, we have been called to a place, wir sind berufen worden an einen gewissen Platz, where God wants to draw us near to Him, wo Gott möchte, dass wir uns ihm nähern, for secret counseling. Und zwar wegen solcher heimlichen Ratschlägen. I was upstairs in the office just before service. Ich war da oben vor dem Gottesdienst im Büro. Really wrestling with what I wanted to share. Und habe da gerungen mit meinen Gedanken. Was sollte ich da mitteilen? There's been three messages going on in my brain. Weil ich habe da drei Botschaften, die gleichzeitig in meinem Gehirn ablaufen. And now it seems like God is just kind of pulling it all together. Und nun scheint es so, als ob das alles zusammenkommt irgendwie. And it goes so well with what Pastor Rob had just shared with us. Und das passt so gut zu dem, was Pastor Rob vorhin mitgeteilt hat. Because God, it's interesting because this word secret, und das ist interessant, weil dieses Wort heimlich in the Hebrew literally means a pillow. Das bedeutet im Hebräischen eigentlich eine Säule. Or a couch. Oder pardon, pillow. Okay, also yeah. ein Polster oder eine Couch. Because ja. in this time frame when they were speaking, weil zur damaligen Zeit, als das geäußert wurde, when they would commune together, wenn die miteinander sprachen, friend to friend, von Freund zu Freund, they would sit on a pillow. Dann saßen die auf Polstern. And this is exactly what the psalmist is talking about. Und genau von dem spricht hier der Psalmist. Just like it says in Proverbs 3, verse 32, the B part of the verse. So wie es in Sprüche 3, 23, im zweiten Teil des Verses heißt. It says, "His secret is with the righteous." Da heißt es, seine Geheimnisse sind beim Gerechten. The same word. Dasselbe Wort. His secret counsels. Und zwar die heimlichen Ratschläge. Are with you and I. Die sind mit dir und bei mir. And it's an amazing thing because in the intimacy of God. Und das ist ganz erstaunlich, weil in dieser ganz persönlichen Beziehung mit Gott, He wants us to draw near. Da möchte er, dass wir uns ihm nähern. In Psalm 2, verse 1, it says, "The heathen rages." Im Psalm 2, Vers 1, heißt es, die Heiden sie toben. But you never see in the Word of God that the godly rage. Aber du siehst niemals im Wort Gottes, dass die Gottesgläubigen toben or God rages. Oder Gott selbst tobt. You never see that. Das findest du nirgendwo. But in 2 Kings 19, in 2. Könige 19, he talks to us in a still small voice. Er spricht zu uns noch immer mit dieser kleinen Stimme, That's dieser sanften Stimme. In Psalm 46, verse 10. Und deshalb heißt es im Psalm 46, 10, it says, "Be still, seid still, and know that I am God." Und erkennet, dass ich Gott bin. It's almost like he's saying, "Come here." Es ist genau beinahe so, wie wenn man sagen würde, kommt her. Sit down. Komm her, setz dich da nieder. How you doing? Wie geht's dir? I love you. Ich liebe dich. Let me show you something. I know you're going through some things. Ich möchte dir jetzt was zeigen. Ich weiß, du machst jetzt was durch. But let me give you a secret. Aber lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Let me give you something specific. Lass mich dir etwas ganz Besonderes geben. For your specific situation. Für deine ganz besondere Situation. Because in 1 Peter 5, bei den 1. Petrus 5, he is a God who cares. Steht, er ist ein Gott, der sich sorgt. And we are in his care. Und wir sind in seiner Obhut. And it's amazing because I spoke to my daughter this morning. Und das ist erstaunlich, weil heute früh habe ich mit meiner Tochter gesprochen. And I got this amazing email from her last night. Ich habe gestern Abend so eine ganz erstaunliche E-Mail bekommen von ihr. I was weeping. Und ich habe geweint. Because I'm seeing God move in her life. Weil ich sehe, wie Gott in ihrem Leben wirkt. And I could ask for no better thing. That is the greatest thing a father can see in his child. Und ich hätte mir nichts Schöneres oder Besseres erträumen oder erwünschen können, weil das ist das Schönste, was ein Vater bei seinem Kind sehen kann. I was emailing her back and I just couldn't hold back the tears. Und ich habe ihr zurückgeschrieben und ich konnte mich kaum halten vor Tränen. Because I'm seeing God being manifest in her life. Weil ich sehe, wie Gott in ihrem Leben manifest wird. And she's going through a trial. Und sie geht dadurch eine Versuchung gerade durch. But you know what? God is being faithful to her. Aber wisst ihr was? Gott ist treu ihr gegenüber. And he's answering my prayer that I've had since before she was born. Und er beantwortet mein Gebet, das ich schon aussprach, bevor sie noch am Leben war. That God would become her, my God would become her God. Dass nämlich mein Gott auch ihr Gott werden würde. And that she would have the convictions and walk in them. Und dass sie Überzeugungen haben würde und darin wandeln würde. And it's amazing because one of the secrets of the Lord is right here in Romans chapter 5. If you und can turn das there. Ist erstaunlich, weil eines dieser Geheimnisse von Gott finden wir hier in Römer 5. Because there are many secrets that God wants to share with you and I. Und es gibt viele Geheimnisse, die Gott uns mitteilen möchte, dir und mir. He does not share them with the heathen. Aber er teilt sie den Heiden nicht mit. Because they're screaming so loud they cannot hear it. Weil die toben ja so laut, die hören ja nichts. And many Christians, we scream so loud we cannot hear God's small, still voice. Und viele Christen toben auch so laut, dass sie die kleine sanfte Stimme von Gott nicht hören können. And I love what it says in 1 Thessalonians 4:11. Und ich mag es, was da steht im 1. Thessalonicher 4:11. It says to study to be quiet. Da heißt es, übe dich darin, still zu sein. To study to be quiet. Übe dich darin, just still as it zu says sein. In 2 Timothy 2:15, to study to show yourself to prove. So wie es im 2. Timotheus 2:15 heißt, erweise dich als bewährt. Only two times you see this in the Word of God. Study to show yourself approved. Nämlich zweimal findet sich das nur im Wort Gottes. Das eine Mal heißt es eben, studiere oder erweise dich als bewährt. And study to be quiet. Und übe dich darin, still zu sein. Why? Warum? So we can hear him. Damit wir ihm hören können. In the midst of a society in a time when, as like Pastor Rob beautifully brought out. Und inmitten dieser Gesellschaft und wie es Pastor Rob so schön ausgedrückt hat. The world is screaming at us. Die Welt, sie brüllt uns an. Our flesh at times is screaming at us. Unser Fleisch brüllt uns oft an. I know myself. I remember when I was in high school, I was the second fastest kid in high school. Ich erinnere mich selbst, dass ich noch im Gymnasium war, da war ich der zweitschnellste im Gymnasium. And I prided myself in that. Und das war, da war ich stolz darüber. And I remember I was about 26 years old. Und als ich da 26 Jahre alt war. And I was reading the local papers. Ich habe da gelesen in den lokalen Zeitungen. And I was following the high school track runners. In that town. Und ich habe da nachgesehen, wie die damaligen Gymnasiasten liefen. And I'm looking at the times that they were running their races in. Und ich habe mir angeschaut die Zeiten, die sie liefen bei ihren Wettläufen. And I thought, I was faster than they were. Und ich habe mir gedacht, ich bin doch schneller gewesen als sie es sind. And I live right next to the high school. Und ich lebe da eben neben diesem Gymnasium. So one afternoon I went out in the back and I found out that those kids were out there playing football. Also bin ich da eines Nachmittags hinüber und habe gesehen, die spielen gerade Fußball. American football, my game. Also American football, das ist mein Spiel. Played it for 11 years. Ich habe das 11 Jahre lang gespielt. So I go out there and I go, hey, can I play with you guys? Und ich bin da raus und habe gesagt, darf ich mit euch mitspielen, Jungs? Still thinking I'm 18 years old. Haben wir gedacht, ich bin noch immer 18. Yeah, you can play, okay, great. Okay. Ja, du kannst mitspielen. So okay. I get so they have the kickoff. Also die haben den Anstoß. In football, the kickoff is the very beginning of the game. Und der Anstoß, das ist eben der Beginn des ganzen Matches. So the ball starts coming my way. Alles kommt also auf mich zu. I look der Ball over, kommt auf mich zu. I look over at the kid who's the fastest kid in that high school. Und ich blicke auf den Jungen, der da als schnellster in diesem Gymnasium galt. He starts coming my way. Und der kommt auf meiner Seite dann. I catch the ball. Ich fange den Ball. I just start trotting to the side. Und ich gehe da ein Stück hinüber. Planning my attack. Ich plane gerade meinen Angriff. And then it was like, okay, I'm telling my body now, all right, kick it in, go. Und dann sage ich so wie, jetzt geht's los zu meinem Körper. So my brain tells my body, okay, sprint. Und mein Gehirn sagt zu meinem Körper, okay, jetzt geht's los, sprinte. So my body took 4 steps. Also mein Leib hat dann 4 Schritte ausgeführt. And then screamed at me. Und hat mich dann angebrüllt. What are you doing? Was machst du da? My legs turned to logs. Meine Füße, die wurden so. For a split second, I was beating this kid. Also zuerst. And then my legs just froze. Also am Anfang habe ich den geschlagen, quasi die ersten Meter. Und dann wurde meine Beine immer schwerer und schwerer. I dropped the ball. Ich habe den Ball fallen lassen. I fell on the ground. Bin auf den Boden gestürzt. Screaming for oxygen. Hab dann nach Luft gerufen, geröckelt. My brain was not getting enough oxygen. Mein Gehirn hat nicht mehr genügend Sauerstoff erhalten. I was dizzy. I was seeing these stars in front of my eyes. War ganz schwindelig. Ich habe schon Sterne gesehen. And my body was raging at me. Und mein Leib, mein Körper, der hat sich mir gegenüber aufgeregt. Mein Fleisch. My flesh just rebuked me. Mein Fleisch hat mich zurechtgewiesen. What are you doing? Was machst du da? Don't you remember you haven't practiced, you haven't exercised, you haven't ran? Weißt du denn nicht, dass du nicht mehr trainiert hast, dass du nicht mehr gelaufen bist? Many times I have many injuries because my flesh rebuked me. Und sehr oft habe ich so Verletzungen erhalten, weil mein Fleisch mich zurechtgewiesen hat. And you see, many times that's what happens to us. Und wisst ihr, genauso ist es oft bei uns. But we have a God who never screams at us. Aber wir haben einen Gott, der uns niemals anbrüllt. And here's one of the secret counsels of God, and it's right here in Romans 5. Aber hier finden wir eines der Geheimnisse, der geheimnisvollen Ratschläge Gottes. Romans chapter 5. Römer 5. In verse 2. Vers 2. By whom also we have access by faith into this grace. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. In der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. So he's saying now we stand in grace, hallelujah. Also sagen wir jetzt, wir stehen in dieser Gnade, hallelujah. And we rejoice in the hope of the glory of God. Und wir freuen uns in dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. It's almost like he's shouting it from the rooftops. Yes, amen, hallelujah. Beinahe so, als ob es von einem Dach zum nächsten ausgerufen wird. And then he says this, and not only that. Und dann heißt es nicht nur das allein. Here's another thing you can shout and scream from the rooftops about. Sondern da gibt's noch was, was du ausrufen kannst von einem Dach zum nächsten. Verse 3. Vers 3. We glory in tribulations. Yes! Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ja. Wait a minute, is he crazy? Moment, ist der verrückt? That's nuts. Das ist doch verrückt. Here, this is a paradox. Das ist doch ein Paradox hier. He's on one side, yes. Thank God for everything we have, but we're supposed to be just as happy when a trial comes our way. Also auf der einen Seite, ja, danke Gott für alles, was wir haben, aber wir sollen auch glücklich sein, wenn eine Versuchung auf uns zukommt oder eine Bedrängnis. Here's a secret. Da ist ein Geheimnis. It's a secret. It's only for the church. Das ist ein Geheimnis, nur für die Gemeinde. It's only for the spirit-led, spirit-filled believer. Das ist nur für den geisterfüllten und geistgeleiteten Gläubigen. Don't tell anybody else. Sag das niemand anderen sonst. We're supposed to embrace the trial. Wir sollen diese Bedrängnisse ja quasi umarmen. We're supposed to be just as happy when the trial comes. Wir sollen genauso glücklich sein, wenn diese Bedrängnisse da sind. As when we're in church worshiping God, when God answers prayer. Also wenn wir uns in Anbetung von Gott befinden, an Gott amazing Gebet erhört. Secret. Ein erstaunliches Geheimnis. Here's the amazing thing about it. Und hier ist das Erstaunliche bei dem Ganzen. Is when we do that. Wenn wir das machen. We completely thwart. If you understand thwart. Dann durchkreuzen wir komplett und völlig. The plan and the schemes of the devil trying to come at us. Nämlich den Plan und die Vorstellungen Satans, der versuchen möchte, uns da rauszulocken. Because his plan is that the trial would destroy us. Weil sein Plan ist es, dass uns diese Bedrängnis zerstören soll. But turn with me to James 1:12. Aber blättert mit mir zu Jakobus 1:12. Because this is how we are so blessed. Weil so werden wir gesegnet. Da steht es. My daughter, so sweet. Meine Tochter, sie ist so süß. And I was talking to her today. Ich habe heute mit ihr gesprochen. And I'm going to share, before I close, real quick, I want to share this one testimony I gave with Pastor Rob last night. Und bevor wir hier abschließen, möchte ich euch noch etwas erzählen, was ich gestern Abend schon Pastor Rob erzählt habe. We were in our senior year in Bible College. Wir waren damals im Bibelcollege als 1981. 91 war das. And actually it was, no, the end of our second year. Also es war das zweite Jahr, das Ende des zweiten Jahres. Pastor Stevens always used to say, honor your parents. Und Pastor Stevens hat immer gesagt, ehrt eure Eltern. Well, my parents had lived in Arizona while we were up in New England, which is far. Also meine Eltern lebten in Arizona und wir waren da in New England. And I hadn't seen my parents in 2 years. Und ich habe meine Eltern schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. And Pastor used to say, honor them, go visit them. So I got convicted about that. Und der Pastor hat gesagt, ehrt sie und ich und besucht sie. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde das tun. So I called my parents and I said, I'm going to come and visit you in the summertime. Ich habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich werde euch im Sommer besuchen kommen. That gave me 6 months to save up money to go. Und das waren dann 6 Monate Zeit, um dafür Geld zu sparen. By the fifth month, I had no money. Im fünften Monat, da hatte ich kein Geld noch. And I was so embarrassed, I didn't want to call my parents. Und das war mir so zuwider, ich wollte meine Eltern eigentlich nicht anrufen. I was not going to be able to go. Ich werde nicht fahren können. So I'm walking through my dorm, and in the dorm there was only one phone. Also gehe ich da in diesen Schlafsaal, ja, und da gab es nur ein Telefon. And very rarely am I in the dorm. I'm usually in late at night and gone early in the morning. Und eigentlich bin ich nur sehr selten dort in diesem Schlafsaal, am Abend ganz spät oder eben in der Früh. I'm walking by the phone and it rings. Ich gehe beim Telefon vorbei und es läutet gerade. It's my dad. Es ist mein Vater. Oh my gosh. And I had to tell my dad. Und ich musste meinem Vater. He was all excited. I got some plane information for you. You know, how's everything going? When are you coming? Und ich musste ihm was sagen. Und er hat mich gefragt, wie geht's dir und was hast du alles gemacht und wann kommst du? And I said, Dad, I can't come. Und ich habe gesagt, Papa, ich kann nicht kommen. And his excited voice turned in very quiet. Und seine ganz aufgeregte Stimme wurde ganz ruhig. He said, you better tell your mom. Und er hat dann gesagt, sag das besser deiner Mutter. So my mom gets on the phone. Hey, when are you coming? Und dann kommt meine Mutter ans Telefon und sagt, wann kommst du? I said, Mom, I can't come. Ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht kommen. I don't have the money. Ich habe das Geld nicht. So she started crying a little bit and she tried to cover it. Also fängt sie da zu weinen an. She said, oh, that's okay, it's okay. Und sagt, na, es ist schon in Ordnung. So I get off the phone with him. Also ich hänge wieder ein. And I'm the dorm head of this dorm. You know, senior in Bible college. Ich bin da damals derjenige gewesen, der verantwortlich war für diesen Schlafsaal. And I ran into my dorm room. Und ich laufe da in mein Zimmer und ich sperre zu. Dove on my bed and I cried like a baby. Ich schmeiß mich dort aufs Bett und fange an zu weinen. And I cried out to God. I said, God, why is this happening? Und ich habe Gott angerufen und habe gesagt, warum passiert das, Gott? This hurts. I hate hurting my parents. Das schmerzt doch und ich hasse es, meinen Eltern Schmerzen zuzufügen. And I was just weeping, just sobbing. Und ich habe da einfach geweint. And the Holy Spirit, one of the few times where He really impressed on my heart something. Und der Heilige Geist war es, und das war einer der wenigen Momente, wo er zu mir gesprochen hat, tief im Herzen. So clearly He spoke to my heart, and He said, "If you went now," ganz klar hat er zu mir gesprochen. Er hat gesagt, wenn du jetzt gehst, you would only ruin it. Dann würdest du das nur kaputt machen. You would only get in the way. Du wärst da nur im Wege. Now the amazing thing was when I was like, it was so strong an impression on my heart. Und das Erstaunliche dabei war, als ich das so sehr am Herzen hatte. I got up off my bed. Also ich bin dann aufgestanden von meinem Bett. Went and took a shower. Habe eine Dusche genommen. And I had total peace about it. Und hatte ganz großen Frieden darüber. A month later, I get a letter from my mom. Einen Monat danach habe ich einen Brief von meiner Mutter erhalten. And my mother writes me this letter and says, ever since that phone call. Und meine Mutter schreibt in diesem Brief, seit diesem Anruf, I sought God. Habe ich Gott gesucht. And I couldn't understand why it was you weren't coming. Und ich konnte das nicht verstehen, warum du nicht kommen konntest. And I didn't understand this ministry in Bible college and all of that. Und ich habe diesen ganzen Dienst da in diesem Bibelcollege nicht verstanden. And she said this amazing thing. Und sie hat gesagt, das Erstaunliche jetzt. She says, I believe God spoke to me. Ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat. And he showed me that you're doing his doing God's will. Und hat mir gezeigt, dass du Gottes Willen tust. And I'm so proud of you. Und ich bin so stolz. And even if we never see you, und auch wenn wir dich niemals sehen, we love you. Wir lieben dich. Oh my gosh. Here God took something that was such a trial. Da hat Gott etwas genommen, das war solch eine Bedrängnis für mich. If I knew the future, would I have been crying back then? Wenn ich die Zukunft kennen, also gekannt hätte, hätte ich damals geweint. I would have been glorying in the tribulation. Ich hätte mich gerühmt in dieser Bedrängnis. But God was doing a work. Aber Gott hat ein Werk getan. And so for eternity I'm going to be with my mom. Also in aller Ewigkeit werde ich jetzt mit meiner Mutter zusammen sein. And it took that one tribulation. Das hat aber diese eine Bedrängnis gebraucht. And that's why you and I, this is the secret. Und das ist nun das Geheimnis. Deshalb we can glory in tribulation. Können wir uns in Bedrängnissen rühmen. Because this is what it says in Proverbs, I mean James 1:12. Weil das heißt es auch in Jakobus 1:12. And we're going to close with this. Und mit dem wollen wir abschließen. Blessed is the man that endures the trial. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. For when he is tried, denn nachdem er bewährt ist, he shall receive the crown of life. Wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. We go through this small trial. Wir gehen dadurch so kleine Versuchungen durch. 2 Corinthians chapter 4, our light affliction. 2. Korinther 4, da heißt es, unsere kleinen Bedrängnisse, die nur kurzzeitig sind, works in us a far more exceeding eternal weight of glory. Bewirken aber eine über alle Maßen größere Herrlichkeit in alle Ewigkeit. You see, this secret now becomes a clear and screaming truth in our lives. Und ihr seht nun, dieses Geheimnis wird zu einer ganz klaren und großen Wahrheit in unserem Leben. No matter what trials we go through. Also ganz gleich, welche Bedrängnisse wir gerade durchmachen. You and I, nämlich ihr und ich, are going to be rewarded for eternity. Wir werden einen Lohn für alle Ewigkeit empfangen. I was so blessed to share with my daughter this morning. Und ich war so gesegnet heute in der Früh, wie ich mit meiner Tochter gesprochen up and down. Habe. Ich bin richtig gesprungen. You have no idea what this is doing in your life. Du weißt gar nicht, was das macht in deinem you are Leben. Going to be blessed beyond measure. Du wirst über alle Maßen gesegnet werden. And that's what God's doing in you and I. Amen. Und genau das macht Gott bei dir und bei mir. Let's pray. Amen. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And it's a funny thing to thank you for trials. Und es ist schon eine sehr komische Sache, dir wegen der Bedrängnisse Dank zu sagen. It's not an easy thing to embrace the tribulation. Das ist nicht einfach, solche Bedrängnisse oder sich in solchen Bedrängnissen zu rühmen. Lord, teach us to have an eternal viewpoint. Aber Herr, lehre uns, dass wir eine ewige Ausrichtung haben. And see things as you see things through your word. Dass wir die Dinge so sehen, wie du sie siehst, durch dein Wort. Seeing the eternal work. Das ewige Werk. And the eternal purpose. Und den ewigen Zweck. Father, we love you and thank you in Jesus' name. Vater, wir lieben dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.